Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Komm, Obelix, wir nutzen den schönen Tag und gehen auf Wildschweinjagd. Oh ja, Asterix, los! Oh, guten Morgen, Fallballer. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Fallballer. Hey, Obelix! Findest du es besonders witzig, gerade die Bäume zu fällen, auf denen ich Misteln schneide? Wie? Was? Naja, der Wald hier ist aber auch in einem schlechten Zustand. Überall stehen Bäume rum. Was ist denn nun? Gehen wir auf die Jagd oder nicht? Einige Zeit später kehren die beiden Freunde ins Dorf zurück. Hallo, ihr zwei. War die Jagd erfolgreich? Sehr erfolgreich. Fallballer. Komm, Obelix, jetzt machen wir erst die Wildschweine fertig und dann legen wir uns aufs Ohr. Hallo, Obelix. Wo bleiben die Wildschweine? Was für Wildschweine? Die Wildschweine. Kurz darauf bei Tisch. Das hat geschmeckt. Los, Obelix, iss dein drittes Wildschwein auf und dann legen wir uns hin. Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Obelix, bist du krank? Oho. Na, das kommt mir nicht geheuer vor. Asterix, was ist denn los? Du stürmst hier herein, als drohte der Himmel dir auf den Kopf zu fallen. Miraculix, komm schnell. Ich mache mir Sorgen. Obelix will sein Wildschwein nicht aufessen. Er sagt, er hätte keinen Hunger mehr. Hat er vorher nichts gegessen? Doch, zwei Wildschweine. Das ist ja so gut wie nichts. Ich sehe ihn mir mal an. Ach, weißt du, er rennt Bäume um, lässt ein Wildschwein und zwei Römer sausen, isst nicht mehr. Guten Tag, Miraculix. Guten Tag, Fallballer. Ah, da kommt Obelix, ja. Obelix, wo willst du hin? Ich trage einen Hinkelstein aus. Ja, aber du hast doch gar keinen Hinkelstein bei dir. So, ja, stimmt. Dabei hätte ich schwören können. Oho, ich glaube, ich weiß, woran unser Obelix leidet. Fallballer, komm doch noch mal zurück. Ja, Miraculix. Du bist doch die Tochter von Quanta Planchix, die nach Condate ging, um zu studieren. Du hast dich sehr verändert. Ich war 2 Jahre lang da unten. Als ich von hier wegging, war ich noch ein kleines Mädchen mit so langen Zöpfen. Erinnerst du dich noch an Obelix? Natürlich. Du bist doch als kleiner Junge in den Zaubertrank gefallen. Wie geht's dir, Obelix? Und das ist Idefix. Ist der süß. Ich muss leider weiter. Auf Wiedersehen. Was denn? Mein lieber Freund, Obelix, du bist verliebt. Idefix passt das gar nicht. Aber dagegen habe ich leider keinen Zaubertrank. Unter uns, Obelix. Sie gefällt dir wohl, die kleine Fallballer. Wie? Geh sie doch besuchen. Die Hütte von Quantaplanchix ist gleich nebenan. Oh, meinst du? Ich trau mich nicht. Klar traust du dich. Du solltest ihr aber, das solltest du schon, du solltest ihr schon ein kleines Geschenk mitbringen. Das ist eine Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Na klar, ich besorge ihr ein Geschenk. Einen Hinkelstein. Obelix, ein Hinkelstein. Ist doch kein Geschenk für ein junges Mädchen. Was denn? Du musst dir etwas Zartes, etwas Romantisches schenken. Ich hab's, Blumen. Pflück ihr im Wald einen hübschen Strauß. Das wird ihr gefallen. Gute Idee. Ich bin schon unterwegs. Aber renn nicht wieder Bäume um. Ausgerechnet in diesem Augenblick pirscht eine römische Patrouille durch den Wald. Ganz vorsichtig bei Jupiter. Da kommt jemand bei Merkur. Vielleicht die Gallier? Versuchen wir unentdeckt zu bleiben. Da, bei der großen Eiche. Wir stellen uns mitten in die Blumen. Vielleicht übersehen sie uns dann. Schämt ihr euch nicht, auf meinen hübschen blauen Blumen rumzutrampeln? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja. Wir wussten nicht, dass es verboten ist, darauf... Ja. Was Blöde an euch Römern ist, dass ihr weder zart noch romantisch seid. Und das Blöde an mir ist, dass ich so schüchtern bin. Habt ihr das gehört? Die Spinne, die Gallier. Wenig später kehrt Obelix mit einem hübschen Strauß ins Dorf zurück. Aber er hat nicht den Mut, allein zu Falbala zu gehen. Also begleitet sein Freund Asterix ihn. Gib du ihr die Blumen, Asterix, ja. Ich geh weg. Du bleibst hier. Falbala. Psst. Sie könnt uns ja hören. Ja, Asterix. Falbala, mein Freund Obelix hat ein Geschenk für dich. Für mich? Ja, für dich. Los, jetzt gib mir die Blumen. Oh, sind die aber hübsch. Setzt euch doch einen Augenblick zu mir. Obelix, und sag doch was. Ein Brief für dich, Falbala. Oh, Rohrpostix, für mich? Erlaubt, dass ich ihn gleich lese? Aber natürlich. Oh, bei Belisama? Was ist passiert? Eine schlechte Nachricht? Lies. Ich habe gerade noch Zeit, dir diese Zeilen einzuritzen. Die Römer haben mich mit Gewalt ins Heer eingezogen. Wir fahren nach Afrika. Leb wohl, Tragikomix. Wer ist Tragikomix? Wir haben uns in Condate kennengelernt. Er ist mein Verlobter. Wir wollten heiraten. Oh. Aber hör auf zu weinen, Falbala. Wir gehen ihn holen, dein Tragikomix. Nicht wahr, Asterix? Na klar, wir bringen ihn zurück. Komm mit zu Majestix Obelix. Das wollt ihr wirklich tun? Oh, wie lieb von euch. Ja. Ich bin stolz auf dich, Obelix. Du bist tapfer. Als du erfahren hast, dass Falbala verlobt ist, hast du nicht... Ich bin ja so unglücklich. Nur mühsam gelingt es Asterix, seinen Freund wieder zu beruhigen, bevor sie sich mit Majestix besprechen. Es ist seltsam, Majestix. Warum werben die Römer plötzlich Gallier an? Julius Caesar hat Schwierigkeiten in Afrika. Er schlägt sich doch mit seinen römischen Feinden herum, den Anhängern von Pompeius. Nach den neuesten Meldungen wird er in Ruspina belagert. Er braucht Verstärkung. Seine Werber suchen Freiwillige und wenn sie keine finden, werben sie mit Gewalt. Wir gehen sofort nach Condate und versuchen, den jungen Tragikomix wieder herauszuholen, bevor er nach Afrika gebracht wird. Meine Freunde, genau das habe ich von euch und eurem unbezähmbaren Mut erwartet. denn der Verlobte von... Die Vorbereitungen sind rasch getroffen und die Abschiedsstunde schlägt. Hier, der Zaubertrank für dich, Asterix. Wie soll ich euch nur danken? Bedank dich, wenn wir mit Tragikomics wieder da sind. Falballa, ich vertraue dir meinen Idefix an, solange ich weg bin. Ich pass gut auf ihn auf. Er ist ja so süß. Was sollte mich eigentlich davon abhalten, unseren Freunden ein Abschiedslied zu singen? Ich. Gut, dann eben nicht. Nach einer kurzen und ziemlich ereignislosen Reise gelangen die Freunde nach Condate, dem heutigen Rennen. Da, schau, eine Patrouille. Wir halten sie an und... Gut. Obelix, warte! Aber Obelix, es hätte doch genügt, sie anzuhalten. Bitte, sie halten doch! Es gibt Fälle, wo man liebenswürdig sein muss, Obelix. Hättet ihr die Güte, mir zu sagen, wo die Legionskommandantur ist, bitte? Dritte Straße links. Aber nicht mehr hauen, bitte. Nein, nein. Siehst du, mit Liebenswürdigkeit erreicht man alles. Kurz darauf erreichen die beiden das Hauptquartier der römischen Legion, vor dessen Tor schon einige Freiwillige anstehen. Halt! Kein Durchlass. Wenn du dich freiwillig melden willst, Gallia, stell dich hinten an, wie die anderen. Entschuldigung, bitte. Ich wollte nur eine Auskunft. Anstellen, habe ich gesagt. Ich hab's aber eilig. Interessiert mich nicht. Der regt mich auf. Der regt mich auf beim Teutates. Ich kapier nicht ganz den Unterschied zwischen deiner Liebenswürdigkeit und meiner. Wo ist hier die Auskunft? Weiß nicht. Frag bei der Auskunft. Wir geben euch Auskunft. Sehr hilfreich. Da vorne ist ein Schild. Ja, nein. Ich möchte gern wissen, ob ihr einen Legionär habt, der Tragikomics heißt. Füllen Sie eins der rosa Formulare aus. Die Überprüfung wird ungefähr 3 Wochen dauern. Nein, nein, nein, das ist zu lange. Sie glauben wohl auch, wir arbeiten nur für Sie, hä? Ich will sofort eine schnelle Auskunft. Also ich verstehe das immer noch nicht mit der Liebenswürdigkeit. Ich guck ja schon nach. Moment, Moment. Aber zackig. Meine Geduld ist am Ende. Hier. Er ist mit einem Truppentransport aufgebrochen. Zurzeit schifft er sich wohl gerade in Massilia ein, mit Ziel Afrika. Nachschub für Cäsar. Danke. Komm, Obelix. Wir müssen uns was einfallen lassen. Die Freiwilligen hierher. Lasst euch in die Listen eintragen. Das ist unsere Chance, Obelix. Wir gehen mit Cäsars Nachschub nach Afrika. Und ich dachte immer nur, die Römer spinnen. Nun sagt dem Legionär schön euren Namen und die Herkunft. Militaros. Ich bin Grieche, mein Zeus. Eftax. Brite, sage ich. Männikentix, Belgier. Rumpelnick, Gothe. Cholerik, Gothe. Dolmetscher. Rumpelnick und Cholerik, beide Goten. Asterix und Obelix, Gallier. So ist es. Ruhe! Es wird nicht mehr gelacht. Ihr seid jetzt in der Armee. In Reih und Glied, aber Dalli. Wollen wir nicht ein bisschen liebenswürdig zu ihm sein, Asterix? Nein, noch nicht, Obelix. Ruhe! Sag mal, wie lange reden wir hier noch herum? Wir haben es nämlich eilig. Was? Wenn ich Lust habe zu reden, Freundchen. Ruhe! Ruhig, ganz ruhig bleiben. Mitkommen! Ihr werdet jetzt eingekleidet. Können wir nicht doch ein bisschen... Sei endlich still, Obelix, du verderbst noch alles. Ja, die Kleiderkammer. Hier kriegt ihr eure Uniformen. Wir haben 3 Größen. Klein, mittel und groß. Nennt eure Größe. Klein. Hier. Mittel. Obelix, sei nicht kindisch. Wieso? Das ist doch meine Größe. Schau. Klamotten nur ein bisschen eng. Seid ihr sicher, dass das eine mittlere Größe ist? Centurio, wir müssen noch die Sache mit dem Sold klären. 6 Asse pro Tag. Beim Hermes, ihr scherzt wohl. Was glaubt ihr denn, wo ihr seid? Wo ich bin, das weiß ich. Ob es sich wenigstens lohnt, möchte ich wissen. 6 Asse, habe ich gesagt. 8! Wie viel ist das in Pfund? In Pfund? Ja, also, das wären... Ist denn hier endlich mal Schluss? Ein Teutates. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Richtig. Fertig machen zum Suppe fassen. Eine gute Idee. Ich habe nämlich Hunger. Was meinst du? Die haben hier Wildschweine. Mach dir keine Hoffnungen, Obelix. Je besser die Armee, desto schlechter das Essen. Das hält die Krieger bei schlechter Laune, weißt du? Und dann wird aufgetragen. Oh. Gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass die römische Armee so gut ist. Pfui Deibel, unter diesen Umständen bleibe ich nur für 12 Asse. Das ist ein Essen für Goten. Bei uns hat man schon welche aus weit geringerem Grund gevierteilt. Jetzt mal im Ernst, Legionär. Was soll das sein? Die Legionärsration, die ihr jeden Tag essen werdet. Korn, Speck und Käse. Aus Rationalisierungsgründen wird alles zusammengekocht. Wie wär's, wenn wir mal zum Koch gingen, Asterix? Ja, gerade wollte ich dir's vorschlagen. Komm mit. Gut. Ausgezeichnet. Ist das nicht? Sag mal, kochst du das Essen? Was wollt ihr hier bei Festa? Lass mich mit ihm reden, Asterix. Das ist nicht gut, was du kochst. Hätten die Herren lieber etwas Ausgefalleneres? Hm? Oh ja, Wildschweine. Und in genügender Anzahl. Wir brauchen alle unsere Kräfte. Oh, und Süßspeisen? Hättet ihr auch gern Süßspeisen? Was meinst du, Obelix? Bisschen was Süßes? Oh ja. Oh, raus! Oder ich lass euch in den Kerker werfen! Darf ich liebenswürdig zu ihm sein, Asterix? Aber natürlich, Obelix. Jetzt hör mir gut zu, Römer. Jedes Mal, wenn wir mit dem Essen nicht zufrieden sind, suchen wir dich wieder auf. Hm? Ja. Komm, Obelix. Sind sie weg? Ja. Gut. Geht sofort auf den Markt, Wildschweine kaufen. Und außerdem Mehl, Eier, Zucker und kandierte Früchte. Macht aber vorher das Feuer unter dem Topf aus. Die neu geworbenen Legionäre treffen sich unterdessen auf dem Hof der römischen Kommandantur. Aufgepasst! Ihr gehört zur 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel-Liste, Zenturie. Das ist alles zu nennen, sobald ihr euch einem höheren Dienstgrad vorstellt. Hey, du, Kleiner. Vorstellung. Wer? Asterix. Gallier. Und ich bin Obelix. Die anderen sind Kumpels. Wie war noch gleich euer Name? Centurio Nix als Vertros, 1. Legion, 3. Kohorte. In Reihe und Glied, aber sofort! Nachdem Asterix und Obelix den Centurio noch ein bisschen geärgert haben, begeben sie sich mit den anderen zu einem köstlichen Mahl. Oh ja! Sehr gut. Und jetzt noch ein Schlückchen Zaubertrank für morgen und dann ins Bett. Wir müssen früh raus. Ach, noch ein Wildschwein! Auch der Centurio geht früh ins Bett. Denen wird ihre Frechheit noch vergehen, wenn ich sie im Morgengrauen aus dem Schlaf reiße. Rache ist süß. Am nächsten Morgen, lange vor Sonnenaufgang, wird der Centurio aus dem Schlaf gerissen. Los, los, aufstehen! Alle Mann, und zwar Galli! Aha, diese Barbaren haben's aber eilig. Sie werden noch sehen, was sie davon haben. Legionäre der 1. Legion, 3. Korte, 2. Manipel, 1. Zenturie! Wir brechen zur Stunde nach Massilia auf, wo uns Cäsar erwartet. Ich bin sicher, dass ihr voll Ungeduld und Freude darauf wartet, in den Kampf zu ziehen und... Na gut, Freunde, wir holen unsere Sachen. Ja. So verlässt die Zenturie samt Koch im Gleichschritt die Stadt Condate Richtung Küste. Die Stunden vergehen. Ich glaube, wir sind genug marschiert. Wir ruhen uns ein wenig aus. 1. Legion, 3. Garde, 2. Manipel, 1. Zenturie, halt! Wir machen jetzt Rast. Je eher wir Tragikomix finden, desto besser für Falbala. Ich möchte nicht, dass Falbala sich Sorgen macht. Meinst du, Tragikomix wird leicht zu finden sein? Hoffen wir's, Obelix, hoffen wir's. Hey, ihr beiden! Ich habe gesagt, jetzt wird gerastet. Keine Zeit. Los, weiter. Hier kommandiere ich, verstanden? Rast, rast, rast. Das tun wir ja. Wir rasen weiter. Wer rastet, der rostet. Also weiter. Lockout, real lockout. Die Spinnen. Die Spinnen. Sie ziehen tatsächlich voll Freude und Ungeduld in den Kampf. Und die Kolonne der 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Zenturie marschiert weiter der untergehenden Sonne nach. Halt! Hier kämpfen wir. Gut. Zieht einen Graben um das Lager. Errichtet eine Palisade. Schlagt eure Zelte rings um das Zelt eures Centurios auf. Stellt die Wache... Och, Centurion, legt euch doch einfach ein wenig zu uns ins Gras. Das Menü für heute Abend? Wildschweine am Spieß und hinterher Sahnetorte. Ausgezeichnet. Während sich die Mannschaft den Bauch vollschlägt, hält sich der Centurio streng an die Vorschriften. Er baut sein Zelt auf. Und darin schläft er auch bis zum nächsten Morgen. Doch als er das Zelt verlässt, trifft ihn annähernd der Schlag. Sie sind weg! Einfach weg! Der Centurio rafft seine Sachen zusammen. Peter! Wartet auf mich! So wartet doch! Ihr seid ja in Zivil. Ja, zu marschieren ist das praktischer. Angenehm und schnell geht die Reise weiter. Endlich ist Massilia, der große Verschiffungshafen nach Afrika, erreicht. Der Centurio findet sich im Büro des Tribunen der Stadt ein. Ah ja, ihr seid die Verstärkung aus Condate. Die Galeere ist da. Ihr könnt euch einschiffen. Julius Cäsar liegt bei Thapsus und wartet darauf, anzugreifen. Und man begibt sich zum Hafen. Da ist unsere Galeere. Ordnung, Disziplin, Ruhe, wenn ich bitten darf. Centurion X als Verdruss, 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Centurio, bittet an Bord kommen zu dürfen. Ruhig, aber das nützt auch nichts. Wir haben nämlich zu wenig Ruderer. Oh, unterschätzt meine Männer nicht. Leinen los! Wie bitte? Leinen los! Leinen sind los! Und dann legen sich die Männer ins Zeug. Wie wär's mit einem Bettrudern? Sonntags! Das ist voller Bauch, rudert nicht gern, wie der Römer so sagt. Pizza heißt. Was? Ich werde euch helfen. Stella! 48er Schlag! Hat mir der kleine Geier ja auch schon gesagt. Ich tu, was ich kann. Ganz in der Nähe kreuzt ein Piratenschiff. Galeere ans Steuerbord! Nicht sehr groß! Ist es bestimmt eine römische? Kein Galier! Sieht ganz so aus! Sie tragen alle römische Uniformen! Sicher! Sicher! Ich täusche mich selten! Ich hab das scharfe Auge und die Gerissenheit eines Luchses. Also dann, klar zum Entern. Nee! Auf der römischen Galeere ist man beunruhigt. Seeräuberschiff Backbord voraus! Scheint ziemlich stark zu sein. Wir versuchen lieber, einen Kampf zu vermeiden. Doch da hat Obelix die Piraten schon entdeckt. Steuerhackverfolg! Wer hat hier eigentlich das Kommando? Das Manöver bleibt nicht unbeobachtet. Die Galeere kommt direkt auf uns zu. Direkt auf uns zu? Dann sind Sie an Bord. Frag mich nicht wie und warum, aber Sie sind an Bord. Wir müssen fliehen. Beidrehen! Beidrehen! Zu spät! Hallo, wie geht's? Wir kommen mal eben rüber. Nein! Wenige Minuten später ist das Piratenschiff zerlegt und man nimmt wieder den ursprünglichen Kurs auf, Richtung Afrika. Einige Tage vergehen. Wir sind da. Das ist die afrikanische Küste. Hört mal, Dalia, das Anlegemanöver lasst ihr mich kommandieren, ja? Versprecht ihr mir das? Einverstanden. Schließlich betritt die Verstärkung afrikanischen Boden. Bis bald! Oh nein, nein, bitte nicht! Wir stoßen sofort zu Caesars Legionen. Sie liegen in der Nähe von Thapsus. Bald hat man das römische Lager erreicht. Die 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Zenturie will ihr Quartier beziehen. Aha, und wo ist die 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Zenturie? Wie bitte? Wo sind sie denn alle? Ja, die zwei Gallier sind fort einen Kumpel suchen. Der Grieche hat Leute beim Würfelspielen entdeckt. Ja, der Belgier, der Brite und der Gote sind Cervisia holen. Und ich müsste dringend was für meine flambierten Pfannkuchen holen, die es heute abgeben soll. Ganz in der Nähe steht das Zelt von Julius Caesar persönlich. Dort wird gerade eine Lagebesprechung abgehalten. Unser Feind Scipio erwartet uns im Norden. Juba der Erste von Numidien und Afranius, der Verräter, sind im Süden. Die Lage ist ernst. Wo sollen wir angreifen? Im Norden oder? Nein, das ist keine Kneipe. Ich glaube nicht, dass es hier Cervisia gibt. Entschuldigt vielmals, aber wir dachten, in so einem großen Zelt, da... Was soll denn das? Raus beim Jupiter! In dieser Schlacht muss ich über meine Gegner von der pompeianischen Partei den Endsieg erringen und... Ist Tragikomix hier? Was sind denn das nun wieder für Leute? 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Zenturie, Arme! Aus meinen Augen. Schon gut, mein Caesar. Wo kann Tragikomik verstecken? Irgendwo in Afrika, schätze ich. Hoffentlich ist Afrika nicht so groß wie Gallien. Sonst wird die Suche schwierig. Ave Neulinge. Na, auch mal Krieg spielen? Wenn ihr ein Schälchen Wein für mich hättet, könnte ich euch ein paar Ratschläge geben. Ich bin nämlich ein erfahrener Kämpfer. Ich kenne alles und jeden. Sag mal, kennst du auch einen Legionär namens Tragikomix? Mit einem T? So ein junger, sehr gut aussehender? Ja. Na, so gut nicht. So gut nun auch wieder nicht. Der Arme. War kaum angekommen, da ist er in einem Scharmützel gegen Scipios Truppen... verloren gegangen. Willst du damit sagen, dass Tragikomix... Vielleicht noch nicht. Manchmal macht die Gegenseite Gefangene, um sie zu verhören. Aber sicher erfahrt ihr Näheres, wenn HCL zurück ist. HCL? Ja, das ist unser Meisterspion. Er kundschaftet gerade aus, was sich drüben bei Scipio tut. Er muss heute Nacht zurückkommen. Ich bringe euch zu ihm. Ist ein alter Kumpel von mir. Komischer Name. HCL. Das ist sein Deckname als Spion. Richtig heißt er Acidix Hydrochloridrix. Also, wie steht's mit dem Schälchen Wein? Geh in das Zelt von unserem Koch. Sag ihm, wir hätten dich geschickt. Danke, Kinder. In der Nacht erscheint vor dem Tor des Lagers eine vermummte Gestalt. Die Losung? ACL. Komm rein. Cäsar erwartet seinen Spion schon. Ascipio rüstet sich zum Angriff, O Cäsar. Und er ist stark. Ich sollte ja als Erster angreifen, aber ich zögere noch. Du kannst schlafen gehen. Danke, O Cäsar. ACL, da sind ein paar Neulinge, die dich was fragen wollen. Und einen Weinkeller haben die im Zelt. Sagen. Oh, sehr gut, da komme ich mit. HCL antwortet bereitwillig auf die Fragen der Freunde. Ja, ich habe Gefangene gesehen im Lager von Scipio. Darunter auch Tragicomix, den Gallier. Ein sehr gut aussehender junger Mann. Wo ist denn das Lager von Scipio? Richtung Norden. Ihr könnt's gar nicht verfehlen, sobald ihr massakriert werdet. Seid ihr da? Danke. Geht euch stärken. Es muss noch was von dem Soufflé aus erlesenen Meeresfrüchten da sein. Aus erlesene Meeresfrüchte? Na, hab ich dir zu viel versprochen? So, und wir befreien jetzt unverzüglich Tragicomix. Den Schönling. Obelix, lass die Eifersucht. Denk daran, was du Falbala versprochen hast. Schon gut, schon gut. Aber man muss schon ganz schön doof sein, um sich von den Römern gefangen nehmen zu lassen. Na, er hatte ja keinen Zaubertrank. Ja, ja. Aber ein Schönling ist er trotzdem. Ah, ah. So, und jetzt raus aus dem Lager. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man nachts raus darf. Halt! Die Losung! Die Losung? Aber das gilt doch nur fürs Hereinkommen. Wir wollen ja raus. Wartet! Ich frag den Centurio. Tu das. Schließlich sind wir disziplinierte römische Legionäre. Wir spinnen, wir Römer. Jetzt aber raus hier. Also, wo sind die Legionäre, die hinaus in die Wüste wollen? Sie sind schon raus. Sie haben das Tor eingeschlagen. Einfach eingeschlagen. Lasst Alarm blasen. Das waren bestimmt Spione von Scipio. Ich benachrichtige Cäsar. Und Cäsar ist außer sich. Wir müssen die Leute fassen, bevor sie mit dem Feind Kontakt aufnehmen können. Doch unsere Freunde haben schon Kontakt mit dem Feind. Genauer gesagt, mit einer seiner Patrouillen. Zwei Römer! Das hat nichts zu sagen, wir sind auch Römer! Das ist ja das Leidige an den Bruderkriegen. Hey, ihr beiden! Die Losung! Weißt du sie denn? Das will ich meinen. Cogito ergo sum. Gut, du kannst passieren. Danke, kommt hier und... Also sag mal, so geht das aber nicht! Zum Angriff! Ja, gerne doch. Obelix, übernimm du den Rest. Zum Angriff! Zum Angriff! Und eben jene Worte sind es, die Cäsars Patrouille hört. Scipio greift an! Schnell zurück, Cäsar, benachrichtigen! Zurück! Zum Angriff! Zum Angriff! So laut! Das Lager von Scipio ist ganz in der Nähe. Der Lärm hat sie sicher schon alle aufgeweckt. Ist auch egal. Jetzt schlagen wir zu. Das nenne ich Strategie. Und während Cäsar mit seinen Truppen ausrückt, den verhassten Scipio niederzumachen, erreichen unsere Freunde das Lager des Feindes. Hallo, aufmachen! Die Losung? Weißt du sie noch? Ach, siehst du, ich und Fremdsprachen. Und außerdem, du denkst und ich bin. Egal. Nein, nein, nein, nein, nein, ihr könnt hier nicht rein. Natürlich können wir. Alarm, Alarm! Das waren nur Späher! Cäsar greift an! Zu den Waffen! Du möchtest doch immer viele Römer auf einen Haufen. Da, bitte. Ach, weißt du, mit den Römern ist wie mit den Austern. Allzu viele sind ungesund. Zum Angriff! Schaffen wir schon mal was weg! Versuch mal, dich zu erkundigen, wo die Gefangenen sind. Das geht nicht. Vor dem Zuhauen wollen die Legionäre nichts sagen und hinter ihr können sie nicht. Hallo, du da, du, ja. Auf ein Wort. Wo sind die Gefangenen? In dem Pferd da hinten. Lass mich jetzt bitte los. Ich muss an die Waffen. Cäsar greift an. Obelix, mach mal den Pferd da hinten auf. Mit Vergnügen. Yeah. Ist Tragikomix hier? Das bin ich. Wir kommen dich holen. Falbala schickt uns. Welch eine Freude, liebe Freunde. Danke, danke. Nicht zu danken. Glaubst du denn, sie lassen uns hinaus? Natürlich. Asterix. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Findest du ihn wirklich so schön? Blöd, Mann. Was ist passiert? Das Lager ist wie ausgestorben. Ach, die Römer, die hauen sich untereinander. Das geht uns nichts an. Es ist eine heiße, wenn auch chaotische Schlacht, weil keiner genau weiß, wer eigentlich Freund oder Feind ist. Schließlich zieht sich Scipio angewidert zurück. Schaut, die Armee Cäsars kommt zurück. Was machen wir jetzt? Wir schlagen zu. Mein Tontertes. Obelix! Moment mal, die Schlacht ist vorbei. Mit Verlaub, ihr werdet gerufen. Was denn jetzt wieder? Spar dir die Mühe, Cäsar kommt zu uns. Mir scheint, ich kenne euch, Gallier. Wer seid ihr? Obelix und Asterix. Wir haben uns als Freiwillige bei deiner Armee gemeldet, um Tragikomix heimzuholen. Im Dienst von Falbala. Dann seid ihr also aus meinem Lager ausgebrochen und habt diese Schlacht ausgelöst. Gallier, ich weiß, dass ihr meine Gegner seid. Aber heute habt ihr mir zum Sieg verholfen. Cäsar ist nicht undankbar. Äußert einen Wunsch, ich werde ihn gewähren. Ja, wir möchten wieder nach Haus, Julius. Und so geschieht es. Nach einigen Tagen treffen die Freunde wieder im Dorf ein, wo sie begeistert begrüßt werden. Und nicht nur sie. Mein Tragikomix. Falbala. Asterix. Obelix. Wie soll ich euch nur danken? Ach, nicht zu danken. Das war eine Kleinigkeit. Wie? Ihr scherzt. Du hättest sie sehen sollen, Falbala. Sie waren großartig. Sagenhaft. Und Obelix hat ganz allein Cäsars Heer angegriffen. Oh, das war doch nur so ein klitzekleines Heer. Eine Wucht ist er, eine Naturgewalt. Danke, Obelix. Hab Dank für alles. Wir gehen jetzt. Ihr bleibt nicht zum Festmahl? Nein, wir gehen nach Condat und heiraten dort. Auf Wiedersehen und vielen Dank, Asterix. Und da Obelix seinen Idefix, seine gute Laune, seine geliebten Wildschweine und seinen Appetit wieder hat, feiern unsere Freunde alle zusammen ein großes Fest. Und dann habe ich Cäsars Legionären gestellt. Noch ein Wildschwein zu mir! Falbala. Falbala. Nun ja, fast alle.